Menschen im Hotel. Nach dem gleichnamigen Roman von Vicky Baum in der Funkbearbeitung von Gerda Corbett. In den Hauptrollen Lisaweta Grosinskaja, Solotänzerin, Brigitte Horney, Otto Kringelein, Willi Mertens, Baron von Geigern, Erik Schumann, Generaldirektor Preising, Paul Dahlke, Christine Flamm, genannt Flämmchen, Gisela Zoch, Senft, Hotelportier, Horst Use. Zeit 1930. 36 Stunden in einem Grand Hotel. Hallo, hier Grand Hotel, ich verbinde. Hier Grand Hotel, ich verbinde. Hier Grand Hotel, Herr Kringelein aus Friedersdorf, Nummer 599. Nein, hat leider keinen Anschluss auf dem Zimmer. Hier Grand Hotel, Herr Baron von Geigern, ich verbinde. Hier Grand Hotel, bedauere, Madame Grosinskaja möchte nicht gestört werden. Die Zofe von Madame wird das Gespräch entgegennehmen, ich verbinde. Hier Grand Hotel, ein Fräulein Flamm, sofort, die Dame wird aus der Halle geholt. Herr Generaldirektor Preising, Nummer 170, vor einer halben Stunde angekommen. Er spricht gerade, bitte warten. Wen wünschen Sie, Herrn Senft, den Portier Herrn Senft? Ja, gerne, ich verbinde. Hier Portier Senf, Grand Hotel. Ist da die Frauenklinik? Schwester Marga. Ja, bitte, wie geht es meiner Frau? Unverändert, ha? Was sagt denn der Arzt? Kommt denn das Kind nicht bald? Na, leider nein, Schwester. Nicht dran zu denken, dass ich hinkommen kann. Um diese Zeit unmöglich. Ja, ich muss doch, ich hab doch Dienst. Hallo, Schwester. Hat sie wenigstens ein freundliches Zimmer? Wie? Na, ich kann nicht verstehen. Ja, danke. Ach, rufen Sie mich doch bitte wieder an. Hat jemand nach mir gefragt? Ja, ich habe Herrn Baron schon suchen lassen. Der Chauffeur von Herrn Baron wartet mit einer dringenden Nachricht dort bei der Drehtür. Danke. May I please have the keys to room number 87? Please, Miss Evanson. And here are two letters. Oh, just hand them to me. Thank you very much. Was gibt es? Kann ich Herrn Baron einen Augenblick sprechen? Was fällt dir ein, mir dauernd nachzurennen? Willst du dich drücken? Den ganzen Tag bist du nicht anzutreffen. Bin ich euer Sklave? Sklave? Glaub nur nicht, dass du fürs Nichtstun von uns bezahlt wirst und den Kavalier markieren kannst. Bildet euch nur nichts ein. Ich gehöre nicht zu euch. Ich bleibe der Baron Geigern. Mit unserem Geld, ja. Aber wenn du turmen willst, lass dir das gesagt sein. Wir sind da. Vor jedem Portal, auf jeder Treppe, an jeder Fassade. Uns kommst du nicht aus, Herr Baron. Was ist los? Brauchst du Werkzeug? Nein, doch, für alle Fälle. Hör zu, wenn die Sache mit der Grosinskaja gelingen soll, muss es heute Abend sein. Ich hoffe, es klappt heute Abend im Theater oder nach dem Theater. Aber ich brauche Geld. Ich muss auftreten können, nicht? Ich schicke jeden Tag Orchideen. Tja, wozu Orchideen? Ach, das verstehst du nicht. Ich spiele den verliebten jungen Mann nun schon seit Nizza. Ich habe mich mit ihrem Kapellmeister angefreundet, weil ich hoffe, durch sein Zimmer hindurch in ihres zu kommen. Beide Zimmer gehen auf einen Balkon. Aber ich brauche Geld. Hast du schon wieder alles verbraucht? Ich habe eben dem Liftboy meine letzten 2 Mark gegeben. Ja, Sie haben recht, Herr Kapellmeister. Ich sah die Grosinskaja in Sofia das letzte Mal. Ach, sie tanzte märchenhaft. Ja. Mann. Vorsichtig, verzieh dich. Und sage den Jungs, ich brauche Geld. Sehr wohl, Herr Baron. Sie können gehen, danke. Sehr wohl, Herr Baum. Ah, guten Abend, Herr Kapellmeister. Guten Abend. Noch nicht im Theater? Nein. Fällt das Gastspiel von Frau Grosinskaja heute Abend aus? Sie ist doch nicht etwa krank. Nein, nein, nur ein wenig verspätet, trübe Laune, Lampenfieber. Ja, die Nerven. Entschuldigen Sie mich. Portier, bitte ein Telefonbuch. Bitte, Herr Kapellmeister. Also, Herr Senft, was haben Sie am Flugplatz erreicht? Herr Doktor, es genügt, wenn ich Ihren Flugplatz erst morgen früh buchen lasse. Die Maschine ist nie voll belegt. Schön, bitte um 7 Uhr weg. Bitte sehr. Hören Sie doch bitte mal. Ja, bitte. Also, ich bin recht unzufrieden. Ich möchte gern... Um was handelt es sich? Entschuldigen Sie bitte, aber es ist mit meinem Zimmer. Ich bin recht Ich habe damit nichts zu tun. Da müssen Sie schon einen Portier wenden oder einen Empfangschef. Ja, sind Sie denn nicht der Empfangschef? Nein, ich bin selber Gast. Oh, dann entschuldigen Sie bitte, entschuldigen Sie vielmals. Hast du gehört, Irene? Jetzt bin ich schon zum Empfangschef des Grand Hotels avanciert. Was sich heutzutage alles hier ins Grand verirrt. Nächstens gibt sich hier noch die ganze Provinz, ja, stell dich ein. Bitte, mein Herr. Es ist mir sehr unangenehm, aber ich muss mich beschweren. Ich bin mit meinem Zimmer ganz und gar... Augenblick bitte, mein Herr. Fräulein Flamm. Sie werden von Herrn Justizrat gebeten, einstweilen in der Halle Platz zu nehmen. Herr Generaldirektor Preising kommt gleich. Dankeschön. Bitte sehr. Also, Sie wünschen. Verzeihung, ich höre gerade, Herr Generaldirektor Preising ist auch hier abgestiegen. Worum handelt es sich bitte? Ja, ich bin mit meinem Zimmer unzufrieden. Ach so, ja. Herr Preising hat bestimmt ein elegantes Zimmer. Meines liegt oben unterm Dach. 6. Stock, ganz klein und gewöhnlich. Es tut mir leid, mein Herr Generaldirektor Preising hat wie immer telegrafisch bestellt. Telegrafisch? Ja. Ja, Also, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich auch telegrafiert. Aber das ändert nichts daran, dass es so nicht geht. In meinem Zimmer ist ein Bett drin, ein Tisch, zwei Stühle, sonst nichts. Und die Wasserleitung rauscht. Ich möchte... Es ist durchaus preiswert, mein Herr. Ja, ich will kein preiswertes Zimmer haben. Ich will teuer wohnen. So eines kann ich zu Hause in Friedersdorf bekommen. Ich bin leidend. Ich bitte Sie, was ist Grand Hotel an diesem Zimmer? Ich bin von weit her gekommen, um im Grand Hotel zu wohnen. Ich will für mein Geld so wohnen wie Herr Generaldirektor Preising. Genau so vornehm, genau so großartig und für genau denselben Preis. Ja, aber ich... Und man gibt mir ein Zimmer ganz billig, ganz oben, wo die Wasserleitung rauscht. Und warum wollen Sie eigentlich dem Herrn kein anderes Zimmer geben, wenn ihm so sehr dran liegt? Im Moment ausgeschlossen, Herr Kapellmeister. Vielleicht morgen. Morgen? Geben Sie dem Herrn mein Zimmer, ich nehme das Kleine dafür. Ja, aber es ist ein Hinterzimmer und die Wasserleitung rauscht. Na, soll sie rauschen. Dafür werde ich meine Ruhe haben. Gestatten Sie, Kringelein ist mein Name, aus Friedersdorf. Bitte, Kapellmeister. Oh, Kapellmeister. Hm. Ich weiß gar nicht, wie ich das wieder gut machen kann. Ich danke Ihnen, danke vielmals. Also, Herr Portier, Herr Kringelein wird mein Zimmer neben Madame Kosinskaya beziehen. Kosinskaya? Hm. Von der die Bilder in der Illustrierung... Ja, wohl, Madame Kosinskaya, die weltberühmte Tänzerin. Ja, die ist eine etwas unruhige Nachbarin. Boy? Ja, bitte? Nummer 599 changiert mit 169 auf Wunsch von Herrn Kapellmeister Witte. Ja, wird sofort erledigt, Herr Kringelein. Zimmer 169, Zimmer mit Bad. Bitte sehr, der Schlüssel. Danke. Wie, mit Bad? Ja. Zimmer und Bad in einem oder wie? Nein, nebenan. Unsere Appartements in der ersten Etage haben alle eigenes Bad. Kann ich da baden, so oft ich will? Ja, das können Sie. Portier, haben Sie die Blumen auf Zimmer 168 schicken lassen? Wird sofort besorgt, Herr Baron. Oh, entschuldigen Sie, ich habe Sie unterbrochen. Kann ich Ihnen behilflich sein? Gestatten Sie, Baron... Baron? Von Geigern? Ja, Kringelein. Aha, Kringelein. Ja, von Friedersdorf. Ich werde mich jetzt schnell umziehen, ich habe nicht viel Zeit. Sind Sie auf der Durchreise? Nein, das nicht, Herr Baron. Ich bleibe. Wissen Sie, ich fahre nicht mehr nach Hause. Ich habe mich vom besten Professor hier untersuchen lassen, wegen einer alten Sache. Ich habe nicht mehr lange zu leben, sagt er. Deshalb will ich noch etwas vom Leben haben. Verstehen Sie, Herr Baron? Ja, will ich mal gehen und auspacken. Wir sehen uns wohl noch. Ja, wenn Sie fertig sind, kommen Sie vielleicht runter in die Hall. In die Hall? Auf einen Cocktail, ja? Ja, auf einen Cocktail. Ja, ja. Danke sehr. Danke, Herr Baron. Aber bitte nehmen Sie doch den Lift. Boy? Danke sehr, Herr Baron. Bitte sehr. Herr Baron, danke sehr. Bitte sehr. 6. Stock. 6. Etage, jawohl. Kennst du den Herrn Baron von Geigern? Natürlich. Vorhin hat er mir 2 Mark gegeben. Oh, 2 Mark? Ach, den Baron, den mögen wir hier alle. Zu mir sagt er immer, grüß deine Braut von mir. So, was wollte er mit mir trinken? Cocktail. Bitte sehr, mein Herr. 6. Etage, ja, danke. Grüß bitte deine Braut von mir. Hallo, hier Grand Hotel. Frau Generaldirektor, einen Augenblick, gnädige Frau, ich verbinde mit Nummer 170. Herr Generaldirektor, bitte Ihr Ferngespräch aus Friedersdorf. Bitte sprechen. Hallo, Mulle, bist du da? Ja, ich bin da. Na, wie geht's? Ach, danke. Ich hab schon wieder meine Migräne. Ach, scheußlich. Hast du was aus der Fabrik gehört? Nein. Hast du was gegessen? Ja, gegessen habe ich schon. War's gut? Nicht besonders. Ach, du Ärmster. Nee, wirklich. Zu Hause schmeckt's besser. Was machen die Kinder? Ach, gut, gut, gut. Nur Dolly hat ihren Wagen wieder kaputt gefahren. Also du, diesmal muss sie aber einen neuen kriegen. Man geniert sich ja schon vor den Leuten. So, na schön. Du, Mulle! Mulle! Lauf doch nicht gleich wieder weg! Ich bin doch hier. Mein Rasierzeug habe ich vergessen. Dein was? Einfach scheußlich. Was? Na, die Geschichte mit dem Rasierzeug. Hast du wenigstens einen Blutstiller dabei? Ich meine, wenn du dich schneidest. Na, was soll ich denn mit dem Blutstiller? Ohne Rasierzeug kann ich mich doch nicht schneiden. Also, Wiedersehen, Mulle. Ja, Wiedersehen. Du. Ja? Nimm deine Tropfen vorm Einschlafen und ärger dich nicht so über alles. Nein, nein, nein. Also, Wiedersehen. Wiedersehen. Hallo, Friedersdorf. Sprechen Sie noch? Ich trenne. Hier, Grand Hotel. Wer spricht? Der Chauffeur von Madame Grusinskaya? Einen Moment, ich lasse auf Zimmer 168 fragen. Hier bei Madame Grusinskaya. Jawohl, danke. Madame, es ist 6 Uhr. Der Chauffeur fragt, ob es Zeit fürs Theater ist. Nein. Es ist schon spät, Madame. Ich will nicht. Hallo, bestellen Sie, wir rufen wieder an. Ich kann heute nicht tanzen. Ich glaube, ich war in meinem Leben noch nie so müde wie heute. Das geht vorüber, Madame. Nein, ich bin zu müde. Deshalb war es gestern auch kein Erfolg. Wenn ich heute tanzen würde, das Publikum würde es fühlen. Das Publikum fühlt alles. Es würde sagen, da tanzt eine todmüde Frau. Nein, ich will nicht. Wir wollen absagen, Susanne. Aber um Himmels Willen, Madame hat doch noch niemals abgesagt. Man kann doch nicht absagen. Nein, man kann nicht absagen. Aber aufhören kann man, wenn es Zeit ist. Jetzt ist es soweit. Glaub mir, ich spür's. Was sei genug, genug. Jeder muss einmal abtreten. Ist es dann nicht besser rechtzeitig? Wie komisch das sein wird, Susanne, wenn wir endlich einmal die Hände in den Schoß legen. Dich kann ich mir auch nicht vorstellen, Susanne, so als Nichtstuerin. Oh, Madame. Die langen, leeren Abende. Endlich wirst du nicht mehr diese ewigen Bänder an meine Ballettschuhe nähen müssen. Wirst lesen, spazieren gehen. Und ich. Ich werde überhaupt nichts mehr anzufangen wissen. Gib mir meine Perlen, Susanne. Ja, bitte. Danke. Meine Stirn glüht. Wie kühl diese Perlen sind, wenn ich sie gegen meine Schläfe presse. Weißt du, Susanne, es kommt, weil sie tot sind. Madame ist nervös. Doch die Perlen sind tot, Susanne. Und wir sind auch tot. Passé. Aus. Uns bleiben nur die Erinnerungen. Hast du eigentlich auch welche, Susanne? Du warst doch auch einmal ein junges Mädchen. Kannst du dich entsinnen, wie es ist, wenn die Jugend vergeht? Einem zwischen den Fingern zerschmilzt wie Schnee. Und nichts bleibt. Und die jungen Mädchen ringsherum wachsen heran und blühen auf. Und man kann doch nicht vergessen, dass man selber solch ein Stückchen strahlender Frühling war, den alle anbeteten. Es ist doch erst ganz kurz her. Der Botschafter hat einen Korb voll Rosen geschickt. Ja, ja. Wie dumm mir das alles vorkommt. Alles. Wie einfältig und trostlos. Berühmt zu sein, beneidet zu werden. Um was? Um mein Leben, wie ich es führe. Um diese Perlen. Um was weiß ich, mon Dieu, wie satt ich das alles habe. Da. Hast du sie? Um Gottes Willen, die Perlen, Madame. Wenn sie sie so hinwerfen und etwas reißt oder zerbricht. Die reißen nicht, die zerbrechen nicht, die halten und bringen nur Unglück. Wir werden heute sicher wieder Erfolg haben. In Brüssel war Madame auch so matt nach der schlechten Überfahrt von England. Und dann hat Madame so herrlich getanzt, dass... Entree. Für die gnädige Frau. Danke. Wieder Orchideen, Madame. Von wem? Ohne Karte, Madame, schon wieder. Sicher von dem jungen Mann aus Nizza. Aus Nizza? Er sieht gut aus. Wo bleibt bitte? Hat man ihn nicht bestellt, dass ich ihn heraufbitte? Doch, Madame gefällt mir gar nicht so nervös. Orchideen bringen doch Glück. Bitte. Ach, Gott sei Dank, Herr Kapellmeister. Sie haben mich rufen lassen, Lisaweta Grusinskaja. Verzeihen Sie, ich wartete in der Halle. Gut, dass Sie kommen. Madame hat heute ein wenig Lampenfieber. Es ist mehr. Ich weiß nicht, was mit mir ist. Ich habe Angst, bitte. Entsetzliche Angst. Was ist nun schon wieder? Hallo? Einen Augenblick, bitte. Ihr Impresario, Madame, er fragt von Empfang aus, ob Sie zu sprechen sind. Schicken Sie ihn fort, ich will keinen Menschen sehen. Man soll mich in Ruhe lassen. Ich tanze nicht. Herr Portier, sagen Sie an Meyerheim, Madame bedauert jetzt niemanden empfangen zu können. Madame muss sich jetzt umziehen. Ja, Lisaweta, Sie müssen ins Theater. Ich will nicht müssen. Fangen Sie nun auch an, mich zu quälen. Wie alle anderen, sehen Sie nicht, dass ich am Ende meiner Kräfte bin. Ja. Ich bin zu erschöpft, um auch nur ein einziges fremdes Gesicht zu ertragen. Aber das ist doch nur Ihr Impresario. Geschweige denn diesen anstrengenden Meyerheim mit seinen schlechten Manieren, dem ich nicht gewachsen bin. Mein Gott, so verstehen Sie mich doch. Ich bin sehr unglücklich. Bitte. Was ist denn ja, los? Ja, Herr Meyerheim, Sie können jetzt unmöglich. Was? Geht Madame Grusinska ja miserabel. Was soll denn das heißen? Sie meinen, wohl mir geht's miserabel. Mich trifft nämlich gleich der Schlag. Madame liegt hier im Schlafrock auf der Couch, eine halbe Stunde vor der Vorstellung. Ich hab's ja nicht geglaubt, wie ich's gesehen habe. Ach, dafür bin ich 20 Jahre beim Theater, um das zu sehen. Und ich habe mir eingebildet, mich kann nichts mehr erschüttern nach dem, was ich hinter mir habe. Kinder, 4 Jahre mit der Skandinavien-Revue durch Südamerika. Sie, da war alles dran. 7 blonde Schwedinnen, jede eine Kapazität, aber sowas wie das heute mit Ihnen, nee. Wenn da abends die Zeit für die Vorstellung kam, da war aber der Geburtstag beendet, Sie. Glauben Sie, da hätte mir eine das angetan, eine halbe Stunde vor der Vorstellung im Schlafrock auf der... Menschenskind, das geht doch nicht. Sie haben doch Pflichten, einen Vertrag, was weiß ich alles. Teure Sache, wenn Sie zu spät kommen. Ich komme nicht zu spät. Ich sage ab. So. Sie sagen ab. Oh. Haben Sie das gehört, Herr Kapellmeister? Sie sagen ab. Das sagte so, als wäre das gar nichts. Aber bitte, bitte sehr. Trampeln Sie nur auf meinen letzten Nerv noch rum, wenn es Ihnen Spaß macht. Es wird Ihnen schon noch mehr einfallen. Ich gehe ja gerne in ein Sanatorium für die 10%, die ich zusetze pro Abend. Soll die Depré tanzen, meinetwegen? Die Depré? Das ist ein tröstlicher Vorschlag. Auf die ist das Publikum direkt scharf. Für die zahlt sie mit Kusshand 30 Mark. Herr Meyerheim, Frau Grusinska ja braucht wirklich Schonung. Da sehen Sie das ja nicht. Ja, lassen Sie mich. Lass mich mal. Ich bin Psyche. Was sind Sie? Eine Menschenkenner. Madame. Sie sind eine viel zu große Künstlerin, um Ihr Publikum zu enttäuschen. Das sagt Ihnen Meyerheim. Ich nehme eine Absage einfach nicht an. Sie werden tanzen. Seit Vormittag stehen die Leute an der Kasse. Das Theater ist bumsvoll. Ist es heute wirklich voll? Voll ausverkauft. Und dann soll die Depré tanzen. Oh Gott. Ausverkauft. Suzanne. Ja? Komm schnell, hilf mir. Ja. Sie können warten. Na also. In 10 Minuten bin ich fertig. 10 Minuten, 3 gebe ich Ihnen. Suzanne, vergessen Sie die Perlen nicht einzupacken. Wie die hier herumfliegen. Und der Juwelenkoffer offen und leer daneben. Na, so ist richtig. Sag ich ja immer, eine Frau hat keinen Verstand für Millionenwerte. Welche Mantel, Madame? Die grünen. Suzanne, bitte, irgendwo Orchideen liegen. Hm. Nehmen Sie sie mit zum Theater, lieber Freund. Ja, mit Vergnügen, Lisaweta. Hier ist der Mantel, Madame. Hallo, Portier. Den Wagen von Madame Grusinskaja. Ja, rasch, rasch, rasch. So, das wäre geschafft. Na, noch nicht fertig? Ja, ja, komm schon. Warm ist mir. Hier wird wohl nie ein Fenster aufgemacht, was? Ach, diese idiotische Schlagermusik von unten. Na, danach ist mir gerade zumute. Guten Abend. Guten Abend. Ach, kennen wir uns nicht? Aus Lugano, gnädige Frau? Nö, ich war noch nie in Lugano. Oh, jetzt sehe ich, es ist eine Verwechslung. Ich habe mich geirrt, verzeihen Sie bitte. Mir dürfen Sie mit diesem alten Schwindel nicht kommen, wissen Sie? Also ohne Schwindel. Darf ich mich zu Ihnen setzen? Bitte. Na, Sie sind ja auch gar nicht zu verwechseln. So wie Sie sieht man nur einmal aus. Wollen Sie nicht ein bisschen tanzen? Ach, bitte, gehen wir in die Bar, ja? Wollen Sie? Junge, Junge, Sie haben ein Tempo. Aber ich kann jetzt nicht, ich muss auf jemanden warten. Nachher könnte ich, später. Ach, schade. Später kann ich nicht. Ich muss ins Theater, in die Vorstellung von der Grusinskaja. Unbedingt? Hm, unbedingt. Aber wir treffen uns morgen Nachmittag, ja? Hier? Hier in der Hall. In Ordnung? Ehrenwort? Ehrenwort. Na, vielleicht verlieben Sie sich in die Grusinskaja. Hm, vielleicht. Aber Im Augenblick gefallen Sie mir besser. Wie heißen Sie denn? Flämmchen. Wie? Flämmchen? Das heißt, also nein, eigentlich Flamm. Flamm 2, verstehen Sie? Sekretärin bei Justizrat Zinnowitz. Aber heute hat er mich verpumpt. Ja, zum Diktat an einen Geschäftsfreund auf der Durchreise. Also es bleibt bei Flämmchen. Das passt hübsch zu Ihnen. Eigentlich dachte ich, Sie hätten mit dem Film zu tun. Wirklich? Ja. Ja, das denken viele. Aber da kommt man ja nicht an. Ich renne aber in jedes Kino. Haben Sie schon den letzten Film mit der Grosinskaja gesehen? Natürlich. Wie sieht sie denn privat aus? Wunderschön. Bitte, Madame. Kommt sie nicht dahin? Die Dame in Grün, die eben aus dem Lift steigt? Robert, 10:07. Wer ist denn der aufgeregte Herr an Ihrer Seite? Sicher Ihr Manager oder sowas? Ist der Chauffeur da? Er wartet schon draußen, Herr Meier. Na Gott sei Dank, etwas klappt doch heute Abend. Ein Telegramm für Frau Kosinskaja. Gib her. Lesen Sie es nach der Vorstellung, jetzt ist keine Zeit. Da haben Sie es. Pech. Was ist jetzt wieder los? Das Gastspiel in Budapest ist abgesagt. Kein Interesse. Nein, Schluss, ich tanze nicht mehr mit den Perlen. Hier, Susanne. Ja. Bringen Sie den Schmuck auf mein Zimmer. Wenn gnädige Frau sich ein paar Minuten gedulden, dass wir die Perlen im Safe anschließen können. Ein paar Minuten, vielleicht gleich ein paar Stunden. Herr Portier, es ist 7:30 durch und Madame noch nicht geschminkt. Aber ich will mich ja nicht aufregen. Susanne, die Perlen auf mein Zimmer. Sofort, Madame. Ich will sie nie mehr im Theater haben. Hörst du, ich will nicht. Gut, Madame. Nein, Sie wollen nicht, aber bitte kommen Sie, Madame, kommen Sie doch. Tanzt sie nun heute Abend ohne den berühmten Perlenschmuck? Ja, sie tanzt ohne den Schmuck. Dass sie die Perlen nicht lieber dem Portier gegeben hat. Leichtsinnig ist das von ihr nicht? Ja, das ist ziemlich leichtsinnig von ihr, Flämmchen. Sehr leichtsinnig. Herr Baron, Ihr Chauffeur wartet am Eingang. Einen Augenblick, Flämmchen, bin gleich wieder da. Bestimmt? Bestimmt. Was ist denn schon wieder? Herr Baron, es ist Zeit, ins Theater zu fahren. Hör zu, wir fahren heute nicht ins Theater. Was heißt das? Das heißt, sie hat die Perlen hier im Hotel gelassen, oben auf dem Zimmer. Schwein gehabt. Zigarette aus dem Mund, wenn du mit mir sprichst. Wie oft soll ich dir das noch sagen? Um 12 Uhr vor dem Südportal. Ich schleiche mich in ihr Zimmer. Vergesst nicht, die neuen Fassungen bereitzuhalten. Morgen müssen die Perlen schon verarbeitet sein. Sie können gehen. Sehr wohl, Herr Baron. So, da bin ich wieder. Lämpchen. Hat's lange gedauert? Es ging. Es gibt ja genug zu sehen hier. Drehen Sie sich mal um. Sitzt da nicht der Onkel aus der Provinz, dem sein Zimmer nicht gepasst hat? Ach ja, das ist Herr Kringelein. Guten Abend, Herr Kringelein. Ich dachte, Sie kommen gar nicht mehr. Herr Baron, sind zu gütig zu mir. Wollen Sie nicht an unserem Tisch Platz nehmen? Ja, sehr gerne. Darf ich vorstellen, das ist Herr Kringelein aus Fredersdorf, nicht? Ja. Fredersdorf und das hier ist Flämmchen. Na, haben Sie jetzt ein schönes Zimmer? Ja, ich danke bestens für die Nachfrage. Wunderschön. Mit Badezimmer. Dann Daunendecke, Teppiche, mehrere übereinander. 4 Clubsessel, Zimmertelefon und sehr viel echter Marmor. Der Kamin, der Balkon. Danke. Oh, ach, Verzeihung, rauchen Sie, Herr Kringele? Nein, danke. Schade, dass es bei mir mit dem Rauchen nichts ist. Achtsverbot. Übrigens, das Zimmertelefon ist weiß. Habe ich noch nie gesehen, außer im Kino. Allerhand nicht. Ja. Ja, verzeihen, die Herrschaften, Sie sind das wahrscheinlich gewöhnt. Ich freue mich, dass Sie so gut untergebracht sind. Ja, ich habe mir auch schon den Vergnügungsanzeiger aufs Zimmer bringen lassen. Ich möchte... Na, was möchten Sie? Ich möchte so gern etwas sehen, mich amüsieren. Sekt trinken zum Beispiel. Das ist teuer, ich weiß, ich habe hier schon auf der Karte nachgesehen. Unter 12 Mark bekommt man keinen. Aber man macht nichts. Und Kaviar möchte ich essen, zum ersten Mal in meinem Leben. Ja, da lacht die Dame. Ach, Kaviar möchten wir alle. Schmeckt aber ein bisschen wie Hering. Ja, Sie denken sicherlich, Kaviar und Sekt und dieser ganze Klimbim sei doch nicht das Leben. Aber was ist das Leben? Sehen Sie, Herr Baron, mit einem Mal kommt diese Angst über einen, dass man das Leben vielleicht versäumt hat. Denn ich, bei mir eilt es. Es eilt. Verstehen Sie, ich möchte doch noch, ich bin nicht ganz gesund, Zeit meines Lebens nicht. Da versteht man es nicht so, sich nach vorne durchzuboxen wie die anderen. Muss einem ja auch liegen, nicht wahr? Aber wenn einen dann ein berühmter Professor definitiv das letzte Kapitel ankündigt, da ändert sich's. Da wacht man auf. Ich kann auch allerhand Versäumtes kann ich noch einholen vom Leben. Glauben Sie nicht? Wir wollen uns einen ganz tollen Abend machen, Herr Kringel. Ja? Ja. Und Flämmchen hält mit, nicht wahr, Flämmchen? Ich? Ach, aber nein, ich bin doch herbestellt. Wieso kann man Sie einfach herbestellen? Ja, zum Diktat. Ein Herr Preising. Preising? Ja, natürlich, Preising. Preising bestellt. Das sieht ihm ähnlich. Wieso, kennen Sie ihn? Ob ich ihn kenne. Durch und durch. Ich würde manches dafür geben, wenn ich mit ihm einmal abbrechen könnte. Psst, da kommt mein Chef. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Nur optimistisch sprechen morgen früh auf der Konferenz. Nur optimistisch mit Manchester. Sonst kann es Ihnen passieren, dass die Herren ausreißen. Wie Sie dann dastehen, wissen Sie selber. Mein lieber Justizrat, ich bin kein Blöffer. Ich bin ein korrekter Kaufmann, ein viel zu ehrlicher Kerl. Na, ich werde jetzt mein Exposé entwerfen. Ich spreche mich gern frei. Hallo, hoi. Herr Justizrat? Herr Generaldirektor Preising hat für morgen früh 8 Uhr das Konferenzzimmer belegt. Sorgen Sie dafür, dass es frei ist. Jawohl. Ich will da diktieren. Jawohl. Hallo, Boy. Immer läuft der Bengel weg. Herr Generaldirektor? Wenn ein Telegramm aus Manchester kommt, mir sofort bringen. Sofort. Verstanden? Jawohl. Guten Abend, meine Herren. Guten Abend. Ist das Fräulein Flamm? Ja. Schön, Sie können gleich mitkommen, Fräulein. Bitte. Also, Flämmchen, los an die Arbeit. Ich habe die Ehre, Herr Generaldirektor. Wie geht es, Herrn Generaldirektor? Tag. Was? Wissen Sie, Justizrat, wenn die Leute interessiert sind, bin ich überzeugt, dass wir es schaffen. Das ist doch... Das mir das... Tja, so werden Sie das Leben nie einholen, Herr Kringelein. Ich fürchte, Sie haben recht. Kommen Sie mit nach oben. Ja, gern, Herr Bohn. Ich könnte Ihnen bei der Gelegenheit mein Zimmer zeigen. Oh ja, bitte. Das ja. heißt, wenn es Sie interessiert. Aber natürlich, jeder Kringelein. Ich will nur noch schnell... Herr Ober, bitte. Der Herr wünscht... Ich möchte zahlen. Sehr wohl. Der Herr hat einmal Mokka? Nein, ein Kaffee. Ich darf eigentlich gar keinen Kaffee trinken. 3,20. 3,20. Dann einen Pfirsich Melba? Nein, das hatte ich nicht. Ich hatte Eis. 4,50. 4,50. Und ein Windbeutel. Macht wie viel? 2,20. Zusammen 9,90 ohne. Warten Sie, dann zeigen Sie doch mal her. 3,20 und 4,50 und 2,20. Ja, ja, das stimmt. Hier, bitte. Danke. Nein, den Zettel muss ich behalten. Und dann könnte ich noch was auf mein Zimmer serviert bekommen. Erste Etage. Es ist nicht sehr weit. Ich habe einen Gast. Selbstverständlich. Also dann bitte 2 Cognac auf Zimmer 169. Hatten der Herr nicht in der 6. Etage? Nein, Zimmer 169, 1. Stock, Etage. Aber es eilt. Sehr wohl, mein Herr. So, Herr Bohn, wir machen es uns gemütlich, ja. während der Generaldirektor diktieren muss. Ja. Seit die Verhandlungen über eine Fusionierung der Baumwollspinnerei Fredersdorf mit Tee, Fräulein, Fredersdorf und der Saxonia AG stattgefunden haben, haben sie stattgefunden? Ja. Sind sich beide Parteien darüber klar geworden, dass dieselben nur Vorteile für beide Parteien bringen müssten? Fräulein, es geht mich ja nichts an, aber warum haben Sie rote Fingernägel? Nur so. Gefallen Sie Ihnen nicht? Sie machen mich nervös. Wer, ich? Nein, die roten Fingernägel. Wie weit waren Sie? Für beide Parteien bringen müssten. Allerdings. Wie nennt der Justizrat Sie eigentlich? Ich habe nicht recht verstanden. Flämmchen. So. Und Sie sind bei Justizrat Zinnowitz in der Kanzlei? Nur zur Aushilfe. Nicht fest. Momentan suche ich was. Am liebsten möchte ich ja zum Film. So, deshalb. Was? Deshalb? Die roten Fingernägel. Naja, mit Ihrer Figur. Ich habe selten seine Figur gesehen. Wo bin ich denn geblieben? Parteien bringen müssten. Allerdings, ich werde auch oft fotografiert. So für Reklame. Seife, Strümpfe. Ach, wird aber miserabel bezahlt. 10 Mark für die Aufnahme. So. Ja, da stellen Sie sich mal hin. Wer waren denn die Herren, bei denen Sie in der Halle gesessen haben? Bekannte. Bekannte, so. Sie haben wohl viel Bekannter, was? Es geht. Bitte weiter. Allerdings? Allerdings wäre die Übernahme der Haftung abhängig von, was Sie für braune Hände haben. Das kommt vom Skifahren. Ein Bekannter hat mich mitgenommen. So ein Bekannter möchte ich auch mal sein, Fräulein Flämmchen. Vom Skifahren. Also, die Vermögenslagen der beiden Werke haben sich inzwischen etwas verschoben. Na, das macht doch nichts. Wie? Aber das sollen Sie doch schreiben. Ach so. Verzeihung. Jedoch hat Fredersdorf Sie dürfen mich nicht missverstehen, Fräulein Flämmchen. Ich bin Familienvater. Ich habe große Töchter. Fredersdorf. War das wieder privat? Ja. Macht es Ihnen etwas aus, wenn ich rauche? Ja. Nein. Jedoch? Jedoch hat Fredersdorf ein entscheidendes Gewicht in die Waagschale zu werfen. Waagschale zu werfen? Haben Sie? Mhm. Nämlich den Ausbau Ihrer ausländischen Beziehungen und die daraus erwachsenden Vorteile auf dem Weltmarkt. Weltmarkt? Na also. Was denn? Ach, ich schreibe immer gern angenehme Sachen. Rein. Telegramm für Herrn Generaldirektor Preisig. Danke, gut. Aus Manchester. Was ist? Was soll denn jetzt? Da kann ich ja nicht... Ist was passiert? Vertrag endgültig gescheitert, Brosemann. Ach, das ist wohl sehr schlimm. Jetzt brauchen wir wohl nicht mehr zu schreiben. Im Gegenteil. Schreiben Sie. Der Baumwollspinnerei Fredersdorf eröffnet sich gerade im gegenwärtigen Zeitpunkt in dieser Hinsicht in England so glänzende Aussichten, dass der gesamte Weltmarkt eine Neubelebung erfahren würde, wenn die Kreditgewährung... Bitte einzutreten, Herr Baron. Bitte sehr. So. Wie viele Lichter man hier andrehen kann? 1, 2, 3, 4 Knipser. Bitte im Sessel Platz zu nehmen, Herr Baron. Danke, mein lieber Kringelein. Na, wie gefällt's Ihnen im Grand Hotel? Also das ist wie auf einem Überseedampfer. Das habe ich mal in einem Prospekt gelesen. Eigene Blumenhandlung, Zeitungskiosk. Ja, und Dachgarten. Dachgarten? Ist da auch was los auf dem Dach? Ja, natürlich, da wird getanzt. Herein. Gepäck für Kringelein. Ja, das ist schön. Sie bringen meine Koffer. Nee, bloß 2 Taschen und Karton. Koffer waren noch nicht bei für Kringelein. Ja, jawohl. Bitte warten Sie. Worauf denn? Hier. Für Sie, bitte. Was? Ja, der Trinkgeld. Ja, das stimmt so. Stecken Sie das mal ein. Oh, besten Dank, Herr Direktor. Herr Direktor brauchen immer nur nach mir zu klingeln, wenn Herr Direktor was bedürfen. Sagen Sie, hier nebenan wohnt... Frau Rosinska, ja, die Tänzerin. Sehr berühmt, die gastiert hier. Und mein Zimmer und das Zimmer von Frau Kosinska, ja, haben einen Balkon? Ja, das macht so eine imposante Fassade, sagt der Herr Senf, wenn die Balkone durchgehend sind. Und wer wohnt im Zimmer links von mir? Herr Preising. Preising? Ja. Ist sein Zimmer schöner? Nö. Nee. In diesem Korridor sind alle Zimmer gleich, Herr Direktor. Das heißt, Sonnenseite haben sie alle nicht. Dafür aber die ganze Nacht durch Leuchtreklame vom Hochhaus vis-à-vis. Sehen Sie doch mal da. Blau, rot, weiß, grün. Da können Sie bequem bei lesen, wenn Sie die Gardinen nicht zuziehen. Ja, soll's noch was sein? Nein, danke. Also wie gesagt, wenn Sie mehr brauchen, nur... Klingeln, Herr Direktor. Meine Empfehlung, Herr Kringelein. Muss ich meinem Kollegen Kampmann nach Fredersdorf schreiben. Ich wohne direkt Wand an Wand mit Preisi. Ausgerechnet. Es ist ein bisschen heiß hier, nicht wahr? Ja, ja, es ist ziemlich, ziemlich heiß. Sagen Sie, weshalb ist denn eigentlich Ihre Balkontüre derartig verrammelt? Haben Sie Angst vor frischer Luft? Nein, ich kenne mich mit der Jalousie nicht aus. Ich müsste mir wohl einen Koffer kaufen, nicht? Aus Schweinsleder oder so. Mein Gepäck passt eigentlich gar nicht hierher. Ach was, packen Sie aus und ziehen Sie Ihren Smoking an. Smoking? Ja, haben Sie keinen? Nein. Ich dachte, ich wollte kein Geld in Kleidung investieren. Wissen Sie, es lohnt sich bei mir ja nicht mehr. Ein neuer Smoking, der hält länger als ich. Und ich will Ihnen etwas sagen. Morgen fahren wir in ein gutes Geschäft und staffieren Sie aus. Sie wollen doch etwas erleben und dazu müssen Sie gut aussehen. Mal sehen, ob wir hier in Ihren Sachen etwas Gescheites finden. Ja. Sagen Sie mal her. Hier das großgestreifte lila Hemd vielleicht. Mm. Das habe ich erst 3-mal angehabt. Ja? Ja, beim Stiftungsfest, dann als Bertha den Jungen bekam und zum 25-jährigen Dienstjubiläum. Damit bin ich immer sehr aufgefallen. Das ist mein Bestes. Übrigens, Sie müssen unbedingt noch zum Friseur. Zum Friseur, Herr Baron, aber es ist doch schon zu spät. Es ist erst 9:10, der Hotelfriseur hat noch lange offen. So. Ja, gewiss, natürlich, natürlich. Es ist ja nie spät danach, ich weiß. Ja, also beeilen Sie sich. Ich warte hier auf Sie. Ja, ich beeile mich. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Jawohl, auf Wiedersehen. Jetzt aber los. Verflucht! Na, hier ist eine Balkontür offen. Schumann? Ja? Sind Sie's? Ja, was ist denn? Was machen Sie denn da? Och, ich repariere die Jalousie. Komm doch mal auf den Sprung rüber, ja? Na, hier ist eine Scheibe kaputt. Nee, ich kann noch nicht. Ich muss hier die Jalousie fertig machen. Damit sie den Herrn Kringelein nicht klauen können. Alter Dussel! Wie das hier nach Parfüm stinkt. Madame Grusinska! Bitte? Ach, Sie sind's, Anna. Ja, ich richte das Bett, Fräulein Susanne. Ist was passiert? Sie sind ja so aufgeregt. Etwas Furchtbares. Madame Grusinskaya ist verschwunden. Ja. Mitten in der Vorstellung aus dem Theater. Madame trat auf ohne Perlen und hatte keinen Applaus. Madame tanzt. Plötzlich pfeift jemand. Das ganze Theater beginnt zu pfeifen. Madame lächelt und tanzt. Tanzt. Bis der Vorhang fällt. Ach, die Ärmste. Ist sie hier? Auch nicht. Ich bin ruiniert. Mein guter Name Meierheim. Wozu bin ich bloß Impresario geworden? Eine Elefantengruppe kann man dressieren, mit Hosenträger kann man handeln, alles kann man. Aber einer Tänzerin klar machen, was ihre Pflicht ist, das kann man nicht. Ich bin fertig. Bin ruiniert. Was da Dank. Guten Abend, Meierheim. Kapellmeister! Sagen Sie mal, sind Sie wahnsinnig? Durch den Regen laufen Sie im Frack? Was sind das für Künstlerlüren? Wo ist sie? Das fragen Sie mich, bin ich im Fundbüro? Ich habe große Angst. Wer dirigiert? Der Konzertmeister. Wer tanzt? Die Depré. Warum dirigiert nicht die Depré und der Konzertmeister tanzt? Wäre genauso viel wert. Aber gut, wenn sie glaubt, sie kann sich derlei leisten, ich sage Irrtum. Wer ist heute schon die Grusinskaya? Eine unmoderne Tänzerin, nach der keine Fliege mehr kräht. Herr Meierheim, ich bitte Sie, gehen Sie jetzt. Sie haben mich gar nicht zu bitten. Sie haben nur zu dirigieren und das haben Sie im Vertrag. Stattdessen... Ich... Madame. Ich möchte allein sein. Lisaveta, wo kommen Sie denn her? Sagen Sie mal, wie können Sie nur... Ich möchte allein sein. Ich möchte erst von Ihnen wissen... Kommen Sie, Meierheim. Lassen wir Madame in Ruhe. Gut. Aber ich komme wieder. Mach das große Licht aus, Susanne. Ich möchte im Dunkeln sein. Soll ich? Wünsch, Madame. Mon Dieu, ganz nasses Haar haben Sie. Ich möchte allein sein. Ja. Ja, ich gehe, Madame. Ich gehe. endlich. Mein Gott, ich habe es geahnt. Das Schlimmste habe ich geahnt. Aber nicht, dass es so furchtbar sein würde. Genug. Genug. Assez. Assez. Nie mehr. Nie mehr tanzen. Vorbei. Ich werde nie mehr... Erschrecken Sie nicht, gnädige Frau. Wer sind Sie? Was tun Sie da hinter der Portiere? Verzeihen Sie mir. Ich habe mich eingeschlichen. Sie sind früher nach Hause gekommen als sonst. Was wollen Sie? Hier sein, in Ihrem Zimmer. Sie wissen es, weil ich Sie liebe. Deshalb, wir kennen uns nicht. Ach doch, Sie sind der junge Mann aus Nizza. Ich weiß. Ich bin müde und traurig. Ich bin eine schlechte Partnerin für ein solches Gespräch. Arme kleine Frau. Weinen Sie. Es tut gut zu weinen. Ich wollte Sie nicht erschrecken, nur bei Ihnen sein. Ja, die Kosinskaja weint. Das ist eine Sehenswürdigkeit. Monsieur hat mich sehr erschreckt. Und ich friere. Ich erfriere vor Einsamkeit. Ich wusste nicht, dass Sie so schön sind. Nicht? Sie müssen mir glauben. Sie müssen. Ich möchte Sie in meine Arme nehmen und behüten vor allem Bösen und... Ja? Müde? Sehr. Und so allein? Ja, sehr allein. Чужой человек. Das heißt, du fremder Mensch. Ganz fremd? Nicht mehr. Ganz fremd. Lisaveta. Nicht küssen. Wer bist du? Wer bist du denn? Du. Ich? Was willst du von mir? Ja, was will ich von dir? Mit mir ist nicht sehr viel los. Aber ich liebe dich. So große Worte. Du fremder Mensch. Fällt es dir so leicht, von Liebe zu reden? Tust du das oft? Nie so wie jetzt. Niemals. Komm. Erzähl mir von dir. Bitte. Erzählen? Immer wollen alle, dass ich tanze. Und du bittest mich zu erzählen. Soll ich, wie sagt Meyerheim, die Bilanz meines Lebens ziehen? Siehst du, da gibt es viel Glanz aus der Zeit des ersten Balletts in Russland. Ach, Russland. Gott, wie lange ist das her? Ich habe seit einer Ewigkeit nicht zurückgedacht. Und jetzt kommst du daher und fragst mich, mon très cher. Ich bin dir dankbar dafür. Eigentlich liebte ich nur immer mich, einen Tanz, Applaus, den Neid der anderen, die Liebe der vielen, die ich nicht kannte. Heute, ja, heute fängt alles das an, mich niederzudrücken. Ich fühle die Kälte, die Leere, die Einsamkeit. Verstehst du mich? Oft kann ich kaum atmen. Ja, ich verstehe. Nein, wie könntest du das verstehen? Ein so junger Mensch. Ich glaube, Sie müssen jetzt gehen. Bitte, lass mich bleiben. Ich verstehe alles. Wenn du wüsstest, wie allein ich selber... Lass mich noch hier bleiben. Ich möchte doch allein sein. Das ist nicht wahr. Sag mir, dass es nicht wahr ist. Sag, dass ich bei dir bleiben soll. Bleib. Bleib eine Minute. Die letzten Morgenzeitungen für heute. 120 Stück. Quittieren Sie, Herr Senft? Ja, das Recht geben Sie her. 50, 100. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Moin. Moin. Herr Senft, da sind die Pagen zur Besichtigung. Los, Jungs, Dani, Dani! Na, ja, endlich. Und moin. Moin, Herr Senft. Hände herzeigen. Da ist dreckige Nägel. Aus dir wird nie nichts. Sieht aus wie ein Gast, der Bengel. Mützen ab. Scheitel sehen lassen. Gut, Mützen auf. Wo ist Nummer 7? Fehlt. Na, wird eingetragen. Wenn er heute wieder zu spät kommt, fliegt er. Abtreten. Halt, Schumann! Ja? Da können Sie doch jetzt nicht rein mit dem Staubsauger. Da drin ist doch Konferenz. Was denn, so früh um 9? Was konferenzieren die denn schon um 9 Uhr in der Früh? 9:10. Herr Preising lässt warten. Tja, spielt gern den großen Mann. Hat er bei uns nicht nötig. Wir wissen, dass es in Friedersdorf oberfaul steht. Wenn Preising Manchester kriegt, ist er gerettet. Wenn nicht, ist Friedersdorf in ein paar Monaten pleite. Man muss eben die Wahrheit aus ihm herauskitzeln. Morgen, meine Herren. Morgen, Herr Generaldirektor. Wie geht's der Frau Gemahlin? Sie haben ja auch silberne Hochzeit gehabt. Danke, danke. Die Herren waren ja so freundlich zu gratulieren. Guten Morgen, mein Herr. Ich komme etwas verspätet. Guten Morgen. Also wollen wir mal anfangen. Schießen Sie los, Preising. Bitte. Seit am 11. Juni dieses Jahres die ersten Verhandlungen über eine Fusionierung stattgefunden haben, sind sich beide Parteien darüber einig gewesen, dass diese Fusionierung nur Vorteile für beide Parteien bringen muss. Allerdings haben sich die Vermögenslagen der beiden Werke inzwischen etwas verschoben. Aber sehr. Wie bitte? Aber sehr verschoben. Bevor Sie fortfahren, darf man bitte wissen... Bitte! Ich lege Ihnen hier die letzte Bilanz unseres Werkes vor. Allein das neue Abfallverfahren zur Gewinnung von Scheuertüchern ergibt brutto... Nee, besten Dank. Scheuertücher interessieren uns nicht. Was wir brauchen, ist Auslandsexport. Den englischen Markt zum Beispiel. Bevor wir weiter verhandeln, muss ich Herrn Generaldirektor Preising klipp und klar bitten, uns zu sagen, wie weit seine Verhandlungen mit Manchester gediehen sind. Lehne ich ab. Ein Einblick in die Korrespondenz mit Burley und Son wurde genügend. Lehne ich ab. Dann müssen wir annehmen, dass sich die Aussichten mit Manchester zerschlagen haben. Nehmen Sie an, was Sie Lust haben. Wie spät ist es eigentlich? Wenn wir uns beeilen, erwischen wir sogar noch den Zug um 11.17 Uhr. Es hat keinen Zweck, weiter zu verhandeln, Herr Generaldirektor. Wir werden korrespondieren. Sie lehnen die Fusion ab? Schade. Also Schluss? Ja, unter diesen Umständen allerdings. Also Schluss. Schade. Sehr schade. Na, jetzt, da Sie die Sache abgebrochen haben, kann ich Ihnen ja sagen, dass wir den Vertrag mit Burley und Sam perfekt haben. Was? Die Nachricht. Hier, hier ist das Telegramm. Aber ich bitte Sie, meine Herren, die Sitzung ist abgebrochen. Aus. Danke sehr. Liebster, bester Preising, Sie machen doch Witze mit uns. Das haben Sie doch. Der ist gerissener, als man denkt. Nun geben Sie schon den Vorvertrag her, Herr Justizrat. Bitte, Herr Kommerzienrat. Unterschreiben Sie. Wollen Sie hier unterzeichnen, Preising? So. Danke, meine Herr. Jetzt aber schnell. Mit dem Auto kommen wir noch an den Zug. Dr. Weitz, haben Sie Ihre 7 Sachen? Nun aber los. Auf Wiedersehen, Herr Generaldirektor. Na, das wäre geschafft. Jawohl, lieber Zinnowitz, das wäre geschafft. Das wäre geschafft. Was haben Sie? Bluff, alles Bluff. Was ist Bluff? Da, Sie können das Telegramm ja lesen. Ja. Was, sind gescheitert? Donnerwetter. Alles Schwindel? Das hätte ich Ihnen nicht zugetraut. Deshalb haben Sie es vorhin so schnell wieder weggesteckt? Die Welt will Bluff, Justizrat. In Friedersdorf bin ich schimmlig geworden. Jetzt fange ich an. Merkwürdig. Was ist merkwürdig? Diese Nacht. Alles. Ich weiß nicht einmal genau, wie du heißt. Felix Amade, Freiherr von Geigern. Meine Mutter hat mich Flix genannt. Flix? Mhm. Und was bist du und wie lebst du, Flix? Ich? Ich kann eigentlich nichts und bin auch nichts. Nicht übertrieben viel, oder? Und was noch? Weiter bin ich Hoteldieb. Vielleicht auch ein Mörder. Ja. Beinahe hätte ich dich gestern Abend totgeschossen. Du lachst? Da, mein Revolver. Glaubst du mir nun? Du machst schlechte Späße. Bitte, Lisaveta, sieh mich an. Ganz ruhig. Du musst mir glauben. Du musst mir glauben, dass ich dich liebe. Dass ich nie vorher gewusst habe, was Liebe ist. Da, ich gebe sie dir zurück. Perlen. Meine Perlen. Bist du deshalb in mein Zimmer gekommen? Nein, das ist furchtbar. Sie können die Perlen behalten. Ich brauche sie nicht mehr. Ich schenke sie Ihnen. Ich will die Perlen nicht. Ich werde sie nicht anzeigen. Das weiß ich. Also? Ich nehme keine Perlen von einer Frau, die ich liebe. Geh! Jetzt! Ich gehe nicht. Du musst mich anhören. Ich hänge mit einer großen Summe. Man droht mir. Da sollten nun die Perlen der große Kuh sein. Und jetzt? Jetzt? Ich kann das nicht. Baron von Geigern macht schlapp. Begreifst du das? Guten Morgen, Susanne. Ja, ich stehe auf. In 10 Minuten. Lisaveta. Ja. Du. Glaubst du, dass ich dich wirklich liebe? Chérie. Lisaveta. Susanne wird gleich hier sein. Leb wohl. Sehe ich dich nicht wieder. Wann reist du fort? Morgen früh. Du, kannst du nicht mit mir reisen? Ich glaube, es wäre besser. Für uns. Morgen nicht. Später. Warum? Ich muss mir erst Geld beschaffen. Ich gebe dir. Nein, Lisaveta, ich bin kein... Ja, Susanne. Ja, bringen Sie das Frühstück gleich mit. Wir müssen uns jetzt trennen. Wann geht dein Zug? Morgen früh, 6.27 Uhr. Du höre, später kommst du mit mir an den Comer See. Ich habe ein kleines Haus in Tremezzo, ja? Wir werden es wunderbar haben. Ferien, 6 Wochen, 8 Wochen. Wir werden leben und glücklich sein. Ich sehe dich wieder, Chérie. Sieh zu, dass du ungesehen auf dein Zimmer kommst. Mach bitte keine Dummheiten. Vergiss mich nicht. Ich bringe dich zum Zug. Leb wohl. Leb wohl, Jerry. Das ist der Blackboden, den liebt jeder. Den Blackboden, den schiebt jeder. Nur alte Leute tanzen heute noch Foxtrott. Trotz Gattin, die sehr smarte erlernt, hat ihn beim 5-Uhr-Tee Herr Meier und er kommt sich vor wie ein Held. Manch süßes Mädi ruft begeistert völlig und ganz. Das ist ein Tanz und sie träumt ihm seit dem Bettchen vom Hans. Herrgott, er kann's. Blackboden, den liebt jeder. Nur Blackboden, den schiebt jeder. Der letzte Clou, Blackboden bist ja nur du. Schön war das. Ich habe mir nie vorstellen können, wie man auf so hohen Barstühlen sitzen kann. Herr, wie heißen Sie eigentlich? Charlie. Angenehm, Kringelein. Ich bin der Mixer. Es ist nett zu sehen, wie Sie die Getränke so mischen. Haben Sie das richtig gelernt? Jawohl, mein Herr. Buchhalter hätten Sie wohl nicht sein mögen. Buchhalter schlafen nachts, ich am Tag. Ja, ich möchte noch etwas trinken. Geben Sie mir etwas sehr kalt und sehr süß. Bitte sehr. Louisiana Pickerflick oder Nebraska Double Cocktail oder sonst was Leichtes, Gin Fizz. Das Erste, davon bitte. Bitte sehr. Und Gin Fizz auch. Ja, bitte. Oh, Herr Kringelein, wie Sie sich verändert haben. So ein schicker neuer Anzug. Richtig hübsch sehen Sie aus. Fräulein Flämmchen, dürfte ich mir gestatten, etwas Süßes vielleicht? Was denn? Ein Louisiana, ein Bakerflip oder Nibratschekok. Dankeschön, Herr Kringelein. Ich habe eigentlich eine Verabredung, aber ich glaube, man hat mich versetzt. Wie mein... Ja, gefällt Ihnen die Musik? Ja, sehr schön, sehr schön. Aber man muss sich erst dran gewöhnen. Aber der neue Tanz ist doch prima, nicht? Wollen Sie denn nicht auch mal tanzen? Kann nicht. Höchstens Walzer. Oh, schade. Haben Sie Ihren Freund nicht gesehen, den Baron Geiger? Nein, er wollte mit mir gestern Abend ausgehen. Ich weiß nicht, wo er hingekommen ist. Als ich zurückkam vom Friseur, war er nicht mehr in meinem Zimmer. Oh, Sie scheint er auch versetzt zu haben. Darf ich bitten? Oh, gern. Bis gleich, Herr Kringelein. Bis gleich. Ah, Herr Kringelein, gut, dass ich Sie finde. Herr Baron, guten Abend. Guten Abend. Fräulein Flämmchen ist auch hier. Sie tanzt gerade. Dann ist gut. Ich muss mich bei Ihnen noch wegen gestern Abend entschuldigen, aber ich konnte nicht mit ausgehen. Herr Baron hat eine Verpflichtung. Nein, kein Geld. Herr Baron, mach einen Scherz. Absolute Wahrheit, Kringelein. Aber heute Nacht noch muss ich Geld haben. Heute Abend werde ich spielen. Spielen möchte ich auch. Wenn Sie mir gestatten würden, Herr Baron, waren so gütig zu mir. Vielleicht 300 Mark oder 400? Gut, ja, bis morgen. Ich habe über 6.800 Mark. Nicht hier, später bitte. Dankeschön. Sie da? Guten Abend, Flämmchen. Der Tanz gehört mir. Gerne. Entschuldigen Sie uns, Herr Kringelein. Aber bitte, bitte. Ist hier Platz? Leider nein, Herr Generaldirektor. Auch im Grand Hotel, Herr Preising? Ich weiß nicht, woher wir uns... Ich gehöre zu Ihrem Werk. Ach ja, Kringel, nein, nicht wahr? Kringelein. Ja, Kringelein, ich erinnere mich. Vertreter bei uns. Nein, Buchhaltung. Buchhalter im Gehaltsbüro, Zimmer 23, Gebäude C, dritter Stock. Wie kommen Sie denn? Wollen Sie bitte etwas rücken, Herr Kringelein? Nein. Frechheit. Manieren haben die Leute. Da sind wir wieder. Was wollte denn der Direktor Preising von Ihnen, Herr Kringelein? Gebt ihr mal was zu trinken? Ja, Sekt, bitte. Und Ober, ich bestelle ihn lieber selbst. Ja. Bei Charlie. Ach, fabelhaft ist es hier nicht. Ja. Wollen Sie einen Menschen glücklich machen? Ja, sehr glücklich. Dann müssen Sie einmal mit Kringelein tanzen. Ach so. Er ist ein so armer Kerl. So gemütvoll, Herr Baron? Gestern waren Sie ganz anders. Gestern ja. Mir ist nämlich etwas passiert. Zwischen gestern und heute. Der Sekt kommt gleich. Die feinste Marke. Herr Kringelei, das ist unser Tanz. Oh, wenn das vorher wirklich gestatten. Einen Augenblick. Danke. Ich muss Sie sprechen, Fräulein Flamm. Ich muss jetzt tanzen, Herr Generaldirektor. Es handelt sich um etwas Geschäftliches, eine Schreibarbeit. Wann? Morgen früh? Nein, sofort. Sofort geht leider nicht. Ich habe Herrn Kringelein diesen Tanz versprochen. Die Herren kennen sich ja wohl. Herr Kringelein wird so freundlich sein, zu verzichten. Nein, ich denke nicht daran zu verzichten. Wieso? Das ist ja merkwürdig. Sind Sie nicht überhaupt krank gemeldet, Herr Buchhalter? Beurlaubt wegen schwerer Erkrankung? Und Sie treiben sich hier herum und wollen tanzen? Sehr sonderbar. Verstehe kein Wort. Passen Sie auf, Fräulein Flamm. Ich warte noch 10 Minuten auf Sie. Dann müsste ich mich nach einer anderen Kraft umsehen. Schön, in 10 Minuten. Aber erst gehen wir tanzen, nicht wahr, Herr Kringelein? Ja, jetzt wird getanzt. Wenn das kein Defraudant ist, ein Betrüger ist das, tanzt im Grand Hotel. Aber lassen Sie doch den armen Kringelein, dem steht der Tod ja schon im Gesicht. Ich habe Sie nicht um Ihre Meinung gefragt. Ich glaube, es wäre besser, wenn Sie jetzt von hier verschwinden würden. Wir wollen abwarten, wer hier länger bleibt. Bitte. Herr Baron von Geiger? Ja? Der Chauffeur vom Herrn Baron ist am Telefon. Danke. Ich bin gleich wieder zurück, Herr Preising. Oh, schade, lieber Kringelein, jetzt ist der Tanz schon aus. Da sind Sie ja endlich, Fräulein Flamm. Ja. Sie können gehen, Herr Kringelein. Sie haben ja gar nichts zu sagen, Herr Preising. Was? Sie werden doch noch frech, das ist ja unerhört. Sie glauben, dass Sie mich beleidigen können? Ich verbitte mir das. Sie glauben wohl, dass Sie etwas Besseres sind. Aber Sie sind ein ganz gewöhnlicher Mensch. Was wollen Sie eigentlich von mir? Ich kenne Sie gar nicht. Sie kennen mich nicht. Ich weiß, aber ich kenne Sie dafür ganz genau. Ich habe mir alles gemerkt von Ihnen, alle Gemeinheiten und alle Fehler. Und wenn einer von Ihren Angestellten solche Dummheiten im Kleinen machen würde wie Sie im Großen, dann wäre er schon längst rausgeflogen. Halten Sie den Mund! Sie sind ja betrunken. Ja, ich habe getrunken. Was ist denn hier los? Mit Herrn Baron. Mit Ihnen würde der Herr Baron keine 3 Worte wechseln. Und wissen Sie warum? Sie sind ja so widerwärtig. Sie sind entlassen. Entlassen sind Sie. Sofort lassen Sie Herrn Kringelein los. Sie drohen mir? Sie wollen mich entlassen, Herr Preising? Das können Sie gar nicht. Ich habe einen kurzfristigen Vertrag, hören Sie, den Sie nicht zerreißen können. Sie können mir nichts mehr tun, Herr Preising. Gar nichts. Ich bin krank. Todkrank, hören Sie? Ich muss sterben. Mir kann nichts mehr geschehen. Mir kann niemand mehr etwas tun, bis Sie mich entlassen haben. Bin ich schon tot. Mensch, sind Sie denn wahnsinnig? Machen Sie doch hier kein Theater. Beruhigen Sie sich, lieber Kringelein. Ja. Nein. Ja, ich möchte... Na, was denn? Haben Sie wieder einen Wunsch, lieber Freund? Ja. Ich möchte... Lieber Herr Kringelein, alle unsere Wünsche gehen mal in Erfüllung. Nur meistens 5 Minuten zu spät, als dass wir uns noch dran erfreuen könnten. Ja, das ist gut. Nein, das ist schlecht. Kommen Sie, wir müssen uns jetzt umziehen für den Spielsaal. Jawohl, Herr Baron. Charlie. Herr Generaldirektor, womit kann ich dienen? Rufen Sie den Geschäftsführer, ich bin beleidigt worden. Oh, ich bedauere ungemein, aber das ist doch... Im Grand Hotel herumlungern, Damenbekanntschaften machen. Aber ich lasse die Kasse überprüfen im Werk. Sie werden sehen, das ist ein Defraudant. Man muss den Menschen verhaften lassen. Aber Herr Preising! Gehen wir. Hören Sie zu, Fräulein Flamm. Ich brauche Sie. Ich muss morgen früh nach England. Schön, aber wozu brauchen Sie mich? Zum Mitkommen, natürlich. Ach so. Als Sekretärin, ja. Erstens wegen der Korrespondenz, dann, ich bin nervös. Ich brauche jemanden, der sich auf der Reise ein wenig um mich kümmert und nett zu mir ist. Ich weiß nicht, ob Sie mich verstehen. Ja, ja, ich verstehe ganz gut. Ich glaube, dass wir zwei uns gut vertragen würden. Wollen Sie? Nach England? Und für wie lange? Unbestimmt. Freuen Sie sich? Wird man nett zu mir sein? So ein Kringelein waren Sie eben gar nicht nett. Lassen wir das. Wo ist der Portier? Sofort, mein Herr. Herr Sam! Sie wünschen, Herr Generaldirektor? Ich brauche für meine Sekretärin ein Zimmer im Hotel. Heute noch. Ich habe nämlich noch nachts zu diktieren. Ja, Zimmer 171 ist frei neben Ihnen, Herr Generaldirektor. Ich könnte die Verbindungstür zu 170 aufsperren lassen, wenn Herr Generaldirektor es wünschen. Gut, das Fräulein zieht noch heute Abend ein. Also, Fräulein Flamm, in einer halben Stunde. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ihren Zimmerschlüssel, bitte. Danke. Herr Portier, haben Bitte? Sie Herrn Baron von Geigern gesehen? Der Herr Baron hat eben dort drüben Platz genommen. Herr Baron, da bin ich wieder. Ja? Wie sehe ich aus in meinem Smoking? Tadellos. Also, gehen wir in den Spielsaal. Corrige la fortune. Bitte, wie meinen? Ich sagte, Glück muss man haben. Ich verliere jeden Tag. Ja. Ja. 5-7. Bitte das Spiel zu machen. 300 Mark in Bank. Banco. 8. Zum Teufel. Haben Sie alles verspielt, Herr Baron, was ich Ihnen geliehen habe? Gestatten Sie, dass ich wieder aushelfe? Danke, Kringelein. Die letzte Chance für mich. Jetzt komme ich dran. Sie müssen mir wieder helfen, Herr Baron. Bitte, wie viel kann ich setzen? Wie viel noch in der Bank? 1200 in der Bank. Bitte das Spiel zu machen. Wollen Sie, Kringelein? Ja, alles. Decken Sie auf. Sie haben 9. Herr Baron, ich gewinne mehr, als ich sonst in einem Jahr verdient habe. Meine Herren, noch ein Glas Champagner. Bitte trinken Sie doch, meine Herren. Also, das schmeckt ja fabelhaft. Ich trinke, Herr Baron, und gewinne. Herr Kringelein, jetzt haben Sie die Bank. Ja, mit wie viel soll ich übernehmen? Nehmen Sie 500. Bitte das Spiel zu machen. 500 in Bank. Danko. Ich habe wieder 9. Danke, Schluss. Herr Baron, das ist doch furchtbar. Das tut mir... Lassen Sie nur, Kringelein, Sie können ja nichts dafür. Sie haben Glück. Ja, das habe ich. Meine Herren, trinken wir noch mal. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Glück. Störe ich Sie, Baron? Aber nein, Herr Kapellmeister. Wie war es heute Abend im Theater? Erzählen Sie. Madame Grusinskaja ist noch bei einem Abschiedsbankett. Um 6.27 Uhr geht unser Zug. Madame verlässt die Stadt als Siegerin. Also war es gut heute Abend? Ja, ein beispielloser Erfolg. Sie wollten mir noch etwas sagen? Nein, nur, dass unser Zug um 6.27 Uhr geht. Sonst nichts. Noch 6,5 Stunden Zeit. Was darf ich Madame Grusinskaja sagen? Ich bin beim Zug, morgen früh, pünktlich. Danke. Gute Nacht, Baron. Gute Nacht. 8. Ja. Ich habe aber 9. Mit Ihnen kann man nicht spielen. Ja, machen wir Schluss. Schluss machen, bitte. Seien Sie noch meine Gäste, meine Herren. Ich bin Ihnen so dankbar. Ich habe zum ersten Mal gespielt, zum ersten Mal getanzt und zum ersten Mal in meinem Leben Sekt getrunken. Ja, Sie lachen. Ja, ich habe zum ersten Mal gespürt, was das Leben heißt. Auf das Leben, meine Herren. Kringelein, was haben Sie? Da auf die Couch mit ihm. Ich habe Schmerzen. Ziehen Sie doch das Jackett aus. So, das ist besser. Er hat zu viel getrunken. Ja, gehen wir, meine Herren. Sie sind zu gierig gewesen, mein lieber Kringelein. Alles auf einmal ist zu viel. Bleiben Sie bei mir, Herr Baron. Bitte. Bleiben Sie bei mir. Keine Angst, Kringelein, nichts passiert. Nein, ich habe keine Angst, aber ich weiß gar nicht, wo ist denn bloß meine Brieftasche? Ich habe keine Brieftasche mehr. Fort. Wo ist mein Geld? Das viele Geld. Über 8.000 Mark waren in der Brieftasche. 8.200 Mark. Sie wissen nicht, was das heißt für uns allen. Das sind 40 Jahre, die man wie ein Hund gelebt hat, nur gespart, sonst nichts. Im Winter an den Kohlen, im Sommer am Fahrgeld für die Straßenbahn, immer nur gespart. Mein Leben ist das. Das ganze Leben von so einem Kringelein hängt an ein paar tausend Mark. Ich habe nichts als diese 8.200. Ich muss sie wieder haben. Es gibt so viele reiche Leute. Darf doch nicht mit mir das Geld weg. Da haben Sie Ihre Brieftasche. Hatten Sie meine Brieftasche, Herr Baron? Aufgehoben. Damit sie nicht genommen wird. Gute Nacht, Herr Kringelein. Ja? Darf man? Entschuldigen Sie, Flämmchen, aber es ist wahnsinnig heiß. Ich habe mein Jackett in meinem Zimmer gelassen. Ach, bitte. Gehen wir doch überhaupt lieber zu Ihnen hinüber, nach nebenan, ja? Was war das? Ist da nicht etwas umgefallen? Warten Sie, jemand ist in meinem Zimmer. Kringelein? Wo ist denn der Schalter zum Teufel? Oh. Ach. Sie, Herr Baron Geiger? Was wollen Sie hier? Verzeihen Sie, ich muss mich wohl in der Türe geirrt haben. Geirrt? Das wird sich gleich zeigen, ob Sie sich geirrt haben. Warum liegt denn mein Jackett auf dem Boden? Wo ist denn meine Brieftasche? Weg! So also ist das, Herr Baron. Ich musste mir diese Nacht noch Geld verschaffen. Mussten Sie? Wissen Sie, was Sie sind? Ein Dieb, Herr Baron, ein Hochstapler. Schweigen Sie! Rufen Sie die Polizei, aber schweigen Sie. Wenn Sie noch ein Wort sagen, schieße ich. Was? Schießen willst du? Schießen? Da hast du es. Da! Was ist denn mit Ihnen? So reden Sie doch. Blut. Mein Gott, das wollte ich nicht. Was denn passiert? Was denn passiert? Der Generaldirektor! Ist etwas passiert? Mord! Schrei doch nicht! Hilfe! Ringelein! Was ist denn um Himmels Willen? Kommen Sie schnell! Der Baron! Der Baron? Der Baron! Was ist denn mit dem Herrn Baron? Er ist tot. Ich hol die Polizei. Er wollte mich berauben. Erschießen. Der arme Baron. Tot. Ich reise ab. Nein, nein, ich brauche Sie noch, Kringelein. Als Zeuge, wenn die Polizei kommt. Der Mann war ein Einbrecher. Er wollte meine Brieftasche stehlen. Darf man einen Menschen deshalb totschlagen? Kringelein, wir sind doch Männer. Was hier passiert ist, das werde ich verantworten. Schlimm genug, aber Notwehr. Dagegen das andere, das mit Flämmchen, Herr Kringelein. Wenn man die Verbindungstür zu Ihrem Zimmer wieder zuschließt, ist alles in Ordnung. Nichts kommt heraus. Flämmchen weiß von nichts und Sie wissen auch nichts. Was Herr Generaldirektor da vorschlagen, ist eine falsche Zeugenaussage. Hören Sie zu, Kringelein. Ich werde nicht untersuchen lassen, wo Sie das Geld zu Ihren Eskapaden herbekommen haben. Wenn Sie zurückkommen, will ich sogar sehen, ob sich Ihre Stellung verbessern lässt. Danke. Ich komme nicht zurück. Und wo mein Geld her ist, Herr Generaldirektor, das können Sie gerne wissen. Das ist zusammengespart. Zusammengehungert. 2380 Mark von meinem Vater in 46 Jahren Arbeit. 22 Mark habe ich dafür in die Lebensversicherung eingezahlt. Jeden Monat. 10 Mark auf die Sparkasse. 1200 habe ich Schadenersatz bekommen bei einem Betriebsunfall. Dafür habe ich mich mit der Krankheit geschleppt, mein Leben lang. Und 40 Mark habe ich einmal Gratifikation gekriegt für Überstunden. Das ist mein Geld. Das sind meine 6.200 Mark. Hier, Herr Kommissar. Nummer 170, bitte. Da ist es. Es kommt jemand. Ist es die... Ja, Herr Generaldirektor. Die Polizei. Aufmachen? Ja, mach auf. Das Kabel aus New York. Gnefrau wollte ausdrücklich gestört werden, wenn es kommt. Danke, mein Junge. Es ist gut. Gute Nachrichten, Susanne. Ja? Wie unruhig es heute auf der Etage zuging, während Madame ausfahren. Ja. Aber jetzt ist es still. So still war es hier nie im Grand Hotel. Seltsam, diese Ruhe. Gleich 3 Uhr früh. Susanne, ich glaube, ich werde meine Frisur ändern. So, sieh mal her. Warum lachst du? Ja, weil mir eingefallen ist, was Madame mir einmal gesagt hat. Nun? Wenn eine Frau sich verliebt, das merkt man zuerst daran, dass sie ihre Frisur ändert. Und noch dazu um 3 Uhr morgens. Weißt du was, Susanne? Wir machen nächstens Ferien. Wir gehen nach Tremezzo und leben 6 Wochen lang wie richtige Menschen. Ganz ruhig, ganz einfach, ganz glücklich. Sind die Koffer gepackt? Ja, Madame. Danke. Dann wollen wir noch eine Stunde schlafen, bevor wir zur Bahn müssen. Gute Nacht, Madame. Guten Morgen, Suzanne. Ist dort der Nachtportier? Ja? Können Sie mir sagen, ob Baron Geigern auf seinem Zimmer ist? Ja? Ach, dann verbinden Sie mich bitte. Chérie. Chérie. Er schläft. Chérie. Du musst aufstehen. Hörst du mich nicht? Moin, Schumann. Moin. Ist der Senf noch nicht da? Nee. Hier sind die ersten Moinblätter. Mhm. 150 Stück, wie immer. Moment mal. 50? 100? 150, ja, stimmt. Na, also. Guten Morgen. Moin, Herr Senft. Sie sind 20 Minuten zu spät dran. Der Nachbordier ist schon fortgegangen. Ja, ich war in der Klinik. Um 4 ist das Kind gekommen. Gratuliere. Junge? Nein. Mädchen? Erraten. Ach, müde bin ich. 2 Nächte kein Auge zu. Ja, und dann noch heute Nacht der Totschlag im Hotel. Man hat sich gefreut, so oft er durch die Halle gekommen ist. Der Baron. Immer freundlich. Ja, das sind Hochstapler meistens. Haben Sie nicht gesehen, ob der Wagen von Frau Grosinska ja schon draußen ist? Sie müsste schon unten sein. Höchste Zeit zur Bahn. Herr Meyer ist mit mir gekommen und nach oben gerannt. Da wird's gleich klappen mit der Abreise. Also, Zimmer 168, 169, 170 und 171 sind frei. Was macht man jetzt mit den Orchideen, Herr Senft? Der hat der Baron doch noch, bevor es passierte, vom Nachtportier besorgen lassen. Er wollte sie doch heute früh zum Zug von Madame Grosinska ja mitnehmen. Tja, ja, was macht man jetzt mit den Orchideen? Schließlich kann man sie ja nicht einfach unterschlagen. Guten Morgen, hier ist meine Zeitung. Bitte sehr. Alle Koffer ins Auto, letzter Termin zum Zug. Ich muss noch warten. Ich erwarte noch jemanden. Was ist denn jetzt noch ausgeschlossen? Suzanne. Madame. Warum ist er nicht da? Auf seinem Zimmer ist er auch nicht. Ich habe zu telefonieren versucht. Bitte, Madame. Für Sie abgegeben. Danke. Oh, wie der Orchideen, Madame. Vom Baron Geigern? Was, von dem, der hier im Hotel gewohnt hat? Der ist doch tot, der Baron. Wie? Suzanne! Tja, was starren Sie mich denn so an? Ist doch wahr, lesen Sie doch die Zeitung. Hier, 1. Seite. Mord im Grand Hotel. Großindustrieller erschlägt mit Schreibtischlampe jungen... Seien Sie ruhig! Du, um Himmels Willen, Madame, was ist denn? Habe ich was Dummes angestellt? Kommen Sie bitte, kommen Sie doch. Schnell ins Auto, helfen Sie Suzanne, helfen Sie doch. Ja. In 15 Minuten geht er zu. Tja, rein bei der Drehtür, raus bei der Drehtür. Guten Morgen. Guten Morgen. Bitte meine Rechnung, Herr Portier. Bitte sehr, Herr Kringelein. Bitte. Oh, danke schön. Und gute Reise. Haben Sie keine Schmerzen mehr? Wieso Schmerzen? Schon vergessen. Sehen Sie, Herr Kringelein, alles geht weiter. Alles. Thank you. Das Hörspiel brachte Menschen im Hotel. Nach dem gleichnamigen Roman von Vicky Baum in der Funkbearbeitung von Gerda Corbett. In den Hauptrollen Lisaveta Grosinskaja, Solotänzerin, Brigitte Hornay, Otto Kringelein, Willi Mertens, Baron von Geigern, Erik Schumann, Flämmchen, Sekretärin, Gisela Zoch, Generaldirektor Preising, Paul Dahlke, Susanne, Zofe, Lisa Hellwig, Witte, Kapellmeister, Heinz Klingenberg, Meierheim, Impresario, Günther Pfitzmann, Senft, Portier, Horst Use, Anna, Stubenmädchen, Dana Hinz, Schurmann, Hausdiener, Thomas Braut, Chauffeur, Heinz Schimmelpfennig. Außerdem wirkten mit Melita Berg, Traute Rose, Eva Pflug, Helene Elka, Paul Dettel, Robert Dietl, Alexander von Malachowski, Ernst Sladek, Hans Schlick und Peter van Hamme. Musikalische Einrichtung Raimund Rosenberger, Ton und Technik Fred Birk und Marlies Kranz. Regie Heinz-Günther Stamm.